Herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Die Sendung steht unter dem Thema Ich schaue gerne zu, ich bin gerne Voyeur. Wer von euch schaut gerne zu? Schaut heimlich gerne zu, beobachtet heimlich gerne Leute? Wer von euch ist ein ausgemachter, hausgemachter Voyeur? Und wer von euch war schon mal Opfer eines Voyeurs, ist vielleicht über lange Zeit heimlich beobachtet worden und ihr habt es dann rausbekommen und habt vielleicht auch den Mega-Hals auf diese Person? Und wer von euch ist so ehrlich und erzählt vielleicht, dass er schon mal zu den Gaffern gehört hat bei irgendwelchen schweren Autounfällen auf der Autobahn oder bei anderen Unfällen und hat vielleicht sogar deshalb die Hilfseinsätze behindert. Ich schaue gerne zu, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt darüber, meine Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, das ist die Patricia und die ist 14 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. 14 Jahre alt. Mhm. Und noch nicht im Bett. Nee, ich schaue jeden Abend eine Sendung. Du bist ja Schülerin, ne? Ja. Und bist du ja nicht total fertig morgens und müde? Doch. Doch, ne? Ich komme meistens das Ding immer zu spät. Oh. Also es ehrt mich sehr, dass du immer guckst, aber eigentlich ist das natürlich nicht der Sinn des Ganzen, ne? Nee, aber das liegt auch daran, dass ich Schlafstörungen habe, so ein bisschen. Wann musst du raus immer? So gegen 7. Gegen 7, das ist natürlich sehr früh. Aber du hast auch zu dem Thema angerufen. Ich schaue gerne zu. Was schaust du gerne oder wo schaust du gerne zu? Ich schaue nicht zu, ich kenne jemanden, der zuschaut. Ja, erzähl mal. Das ist mein Vater, der ist jetzt Mitte 40. Ja. Und als ich 6 oder 7 Jahre alt war, habe ich den halt das erste Mal dabei erwischt, wie er sich Filme angeguckt hat. Mhm. Was für Filme genau? Pornofilme. Mhm. Und das hat mich schon ziemlich angeekelt, wo ich den anderen gesehen habe. Und dann, also ich hatte Durst und dann bin ich aber auch schnell wieder hochgegangen und das ist öfter passiert und dann hat er meistens so, hat er weggesetzt oder so getan, als ob er schläft und hat mich dann schon ziemlich angeregt. Mhm. Also er guckt gerne Pornofilme, das ist ja nicht so, dass der eigentliche Voyeur, wie ich es meine, dass man heimlich irgendwie Leute beobachtet, macht er das denn auch? Ich weiß, ja, heute zum Beispiel, da bin ich bei dem vorbeigegangen und dann stand da am Fenster und hat gegafft, weil ein Autounfall war. Stand da und hat gesagt, oh, was sind die bescheuert und so. Mir wird sowas nie passieren. Der Perfekte. Wenn du das so unangenehm findest von dem Vater, hast du ihm das auch schon mal so gesagt oder traust du dich das nicht? Nee, das traue ich mich nicht. Wahrscheinlich reagiert er dann auch ziemlich krass drauf, ne? Könnte ja sein. Und was macht deine Mutter? Weiß die davon? Ich schätze mal, dass die davon weiß, dass sich Filme anguckt. Also der Hauptvorwurf, die Hauptkritik deinerseits ist, dass er heimlich sich diese Porno-Dinge reinzieht. Ja, und ich meine, das ist im Pubertätsalter finde ich das normal. Aber der ist jetzt schon Mitte 40 und weiß nicht, wo der noch mit meiner Mutter zusammen war, die hatten nur noch Sex. Also ich rede mit meiner Mutter offen darüber. Die hatten auch Sex und ich habe auch schon dabei gesehen, wie er onaniert hat. Aber deine Eltern sind nicht mehr zusammen, die wohnen nicht mehr in einem Haus, halt. Seit 2 Jahren geschieden. Und du lebst bei deinem Vater? Nee, bei meiner Mutter. Ach so, und kriegst du das denn dennoch so mit irgendwie bei deinem Vater? Ja. Also, Kritik von Patricia an den Papa, weil der Pornofilme guckt. Und schon seit langer Zeit und du hast ihn früh dabei erwischt, ne? Ja. Ja. Aber du bist keine Voyeurin, das ist schon mal gut. Ich glaube, Frauen sind da auch irgendwie nicht so wie Männer. Ja. Muss ich jetzt auch mal so kritisieren. Vielleicht. Also ich glaube, ich kenne keine Frau oder habe das auch noch nie so mitgekriegt, die gerne gucken oder gaffen. Bei Autounfällen sind das meistens Männer. Ja, also da wäre ich nicht so ganz sicher. Egal. Ich danke dir für deinen Anruf, Patricia. Und ja, hoffe, dass du dennoch, wenn es auch kurz ist, ausgeschlafen sein wirst morgen. Ja, danke. Sehr. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute noch zu deiner Sendung. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das Thema heute hat, ich schaue gerne zu, ich gucke gerne zu, ich bin gerne Voyeur. Wer von euch ist Voyeur? Wer von euch ist gerne Voyeur? Oder vielleicht sogar zwanghaft Voyeur? Dass er sagt, ich muss immer mit dem Fernglas hinter der Gardine stehen und den Nachbarn beobachten. Oder ich gehe nachts durch die Straße, schleiche mich in irgendwelche Gärten, um dann in die Wohnzimmer der Leute zu gucken. es hat für mich grundsätzlich ein Interesse oder eine sexuelle Stimulation auch dabei, wie auch immer. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Norman und Norman ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Norman, du guckst auch gerne zu. Ich gucke auch gerne zu. Und zwar gucke ich gerne zu bei Livebands, die auf der Bühne stehen und Musik machen. Ja, das ist doch auch völlig harmlos. Ja. Ne, das ist doch okay. Das ist okay. Das ist ja auch nicht der klassische Voyeur, würde ich sagen. Nö. Ne, da gucken wir eigentlich alle ganz gerne, wenn irgendwo Live-Musik gemacht wird. Ja, also bei mir ist das eigentlich so, ich gucke da eben gerne zu, weil ich mache selber auch Musik. Mhm. Und mich fasziniert es eigentlich immer, wenn die Leute eben auf der Bühne stehen, wenn die Leute untereinander harmonieren, mhm. ja, mhm. Dass jeder Einzelne eben sein Instrument beherrscht und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich dann so fasziniert. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ganz harmlos und ganz normal eigentlich, ne? Ja. Ja. Ja. Gut, Norman, also das ist eigentlich nicht so das Thema. Ich möchte eigentlich lieber über mit Voyeuren reden. Mhm. Ne? Aber du guckst gerne Bands und schaust dir deine Live-Musik an, ist ja auch okay. Ja. Ne? Alles Gute, danke für den Anruf. Jo, alles tschüss. Klar. Tschüss. Jetzt haben wir Jürgen und Jürgen ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jürgen. Ja, ich schaue gerne Frauen beim Masturbieren zu. Beim was? Beim? Beim Masturbieren. Beim Masturbieren? Ja, richtig. Gut, da werden jetzt viele Männer sagen, das tue ich auch sehr gerne, aber wie kannst du das, wie machst du das? Mir ist das letztes Jahr aufgefallen, indem ich in einem Freibad war, auf einer Damenumkleidekabine, und da habe ich dann drüber hergeschaut und da hat sich eine Frau masturbiert. In der Umkleidekabine? Richtig, ja. Was für ein Zufall. Und gerade in dem Moment hast du auch noch reingeguckt. In dem Moment habe ich reingeguckt, ja. Das hat mich sehr angespornt, weiter zuzugucken. Wie hast du denn in die Kabine hineingeschaut? Von oben drüber. Und die hat das nicht gesehen? Die hat das nicht gesehen, die hat die Augen geschlossen gehabt. Mhm. Das war ein Glück für mich, dass ich weiter zugucken konnte. War denn die Gefahr nicht auch sehr groß, dass man dich dabei sehen konnte, wie du dich da oben rüber rängst und reinschaust? Das war auch eine große Gefahr, ja. Aber man hat dich nicht erwischt? Man hat mich nicht erwischt, nein. Wie lange hast du da zugeschaut, der Frau zugeguckt? Ich tippe mal so auf 10 bis 15 Minuten. So lange? Ja, doch. Und man hat dich in der ganzen Zeit nicht erwischt dabei? Nee, das war mein Glück. Mhm. Nun frage ich mich auch gerade, was die Frau dazu treibt, in einer Umkleidekabine in der Badeanstalt. War das ein Freibad? Mhm. War ein Freibad. Die Leitung ist nicht so gut, deswegen frage ich nochmal nach, dass sie das gemacht hat. Und dann, hast du das dann noch öfter gemacht? Das habe ich öfter gemacht, ja. Ein Saunabad. Da habe ich auch mal zugeguckt durch eine Umkleidekabine. Da habe ich auch eventuell von oben drüber oder von unten runter geguckt. Aber du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass du dann gerade wieder eine Frau in der Sauna entdeckt hast, in der Umkleidekabine, die masturbiert. Doch. Nein, das glaube ich dir nicht. Das gibt's nicht. Also einmal kann der Zufall vielleicht so spielen. Aber nachdem du auf den Geschmack gekommen bist und dann in die Sauna gehst und zufälligerweise wieder über eine Kabine guckst, siehst du gerade wieder eine Frau, die masturbiert, nie im Leben, glaube ich dir nicht. Ich habe auch so Frauen nackt gesehen, das hat mich auch schon gereizt. Ja, okay, das ist ein anderes Ding. Das reichte mir auch, ja. Du klingst da wirklich ein bisschen banal, als würdest du dir gerade, ich will es nicht weiter ausdrücken. Also du bist ein Voyeur, kann man so sagen, ne? Kann man so sagen. Und du hast kein schlechtes Gewissen dabei, dass du diese Frauen heimlich beobachtest und die halt nichts davon wissen. Auf gar keinen Fall, nein. Kein schlechtes Gewissen. Machst du das auch? Ich schaue den Frauen gerne dabei zu. Machst du das auch noch weiter? Oder war das jetzt so eine ein-, zwei-, dreimalige Aktion? Wenn man mich nicht erwischt, schaue ich auch weiter zu. Ja. Cool, irgendwie ist mir unangenehm, während du redest und wie du das so erzählst. Ist ein persönlicher Eindruck. Es klingt mir unappetitlich. Unappetitlich? Ja. Mhm. Na gut. Das macht sehr Spaß. Das Thema Voyeurismus war es und du hast dazu angerufen und das bist du wirklich auch. Ich danke. Alles Gute. Wiederhören. Ja, tschüss. Julia, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Julia. Hallihallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Eine klare Stimme, das ist mir gleich sympathischer. Dankeschön. Als der Jürgen gerade. Es kommt drauf an, vielleicht war der Jürgen einfach aufgeregt. Ja, vielleicht. Aber es ist halt auch eine unangenehme Situation, wenn man sich vorstellt, wenn man in der Lage der Person ist, die in der Umkleidekabine sich befindet, ne? Und dann springst jemand von oben runter. klar. Allerdings sollte man in einer Umkleidekabine vielleicht auch nicht masturbieren. Egal. Jetzt zu dir. Du schaust auch gerne zu. Ja, ich schaue sehr gerne zu. Bei was? Also mich tönt es unheimlich an, wenn mein Mann mit anderen Frauen schläft. Mhm. Ich dann ganz gemütlich in die Wohnzimmerecke oder in die Schlafzimmerecke zurückziehe und ja, macht mich einfach verrückt. Wenn dein Mann mit anderen Frauen schläft, ja. Du bist 26 Jahre alt, wie lange seid ihr schon verheiratet? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren schon? Ja. Seit 8 Jahren? Mhm. Wie kommt das, dass er so früh geheiratet hat? Tja, gefunden, verliebt und das war's. Das ist ja verrückt. Ja. So, und dann war irgendwann, wart ihr euch nicht mehr genug, ihr euch gegenseitig? Das war eigentlich ein ganz komischer Zufall. Also, mhm. Ich mag auch Frauen sehr, schöne Frauen. Mhm. Und hab meine Freundin mit nach Hause genommen. Musste, mein Mann ist auf Schicht und wir haben uns dann wahrscheinlich ein Gläschen Sekt zu viel genehmigt. Mhm. Und Frank kam dann etwas früher nach Hause und hat uns beide dann im Schlafzimmer überrascht. Aha. Wie lange wart ihr da schon verheiratet? Da waren wir 6,5 Jahre zusammen. Ja. Mhm. Und ja, anscheinend hat ihm das dann so gefallen. Also er hat, dann zu uns. Er hat keine Szene gemacht und war nicht eifersüchtig, sondern nicht, im Gegenteil. Gar nicht, im Gegenteil. Hattest du mir vorher schon mal erzählt, dass du auch eine Affinität für Frauen hast? Ich habe es mal angedeutet, aber dass ich das im Prinzip regelmäßig auslebe, hatte ich ihm bis dahin verschwiegen. Und das hattest du aber vorher auch schon getan, heimlich? Ja, ja. Ich wollte ihn halt nicht verletzen. Ja, also hat sich die Situation dann für dich sehr gut ergeben, ne? Dass er nicht böse war, sondern er ist dann zu euch ins Bett gekommen. Das hat mich also auch sehr positiv überrascht, das war einfach schön. So, dann habt ihr Spaß zu dritt gehabt? Ja. Mhm. Und daraus hast du dann mitbekommen, dass es dich antörnt und dir Spaß macht? Ich habe dann einmal gemerkt, wie ich mich dann immer mehr zurückgezogen habe, immer passiver wurde und mich dann einfach auf den Stuhl verkrümelt habe und zugeschaut habe. Und das war einfach Wahnsinn. Und passiert dieses jetzt regelmäßig und öfter, dass ihr sowas arrangiert mit mehreren Leuten oder mit einer Frau zusätzlich? Ja, so, wir arrangieren uns eigentlich regelmäßig. Wir suchen auch über das Internet regelmäßig, haben auch Kontaktanzeigen geschaltet und so ist eigentlich immer schön, wenn man dann jemand... Ja. Das sage ich jetzt mal, ihr sucht immer, in die Beziehung integriert. Ja. Es ist immer, ihr sucht immer eine Frau oder sucht ihr auch Paare? Nein, also wir suchen rein immer nur eine Frau. Immer eine Frau. Immer und eine Frau. In der Regel ist das dann so, wie du es gerade beschrieben hast, dass am Anfang ihr zu dritt und du dich dann zurückziehst. Ja, das ist richtig. Und du das dann genießt, was du da siehst. Das genieße ich unheimlich, ja. Kannst du das, ich meine, es ist immer sehr schwierig, so bei sexuellen Dingen das genau zu erklären oder jemand anderem rüberzubringen. Kannst du das dennoch versuchen, vielleicht uns ein bisschen zu erklären, was genau dich da anmacht, antörnt, warum du das so anziehend findest? Mich tönen halt unheimlich schöne Körper an, diese rhythmischen Bewegungen, dieses sanfte Licht und genau zu wissen, ich kann sie beide haben, sie stehen beide auf mich, ich kann jederzeit eingreifen, wenn ich möchte, aber meistens bin ich dann wirklich passiv und schaue einfach nur zu und genieße. Ich frage dich jetzt ganz indiskret, du musst das nicht beantworten, aber wir reden ja ganz offen hier über die Sachen. Wenn du dann zuschaust, masturbierst du dabei oder schaust... Machst du? Ja. Ja. Das wiederum ist für die anderen ja dann auch wieder wahrscheinlich interessant. Ne? Natürlich, mal, da kommen dann auch mal die Blicke rüber. Rüber zu gucken, und genau. Dann ja. An, natürlich. Ja. Und es ist nicht so, dass du eine gewisse Eifersucht empfindest, deinem Mann gegenüber, der Frau gegenüber. Das ist ganz entspannt. Es ist ganz entspannt, aber am Anfang ist halt auch dieses Kribbeln, so ein bisschen diese Eifersucht. Und das brauche ich am Anfang so ein bisschen. Und dann komme ich dazu, dass ich mich entspannen kann. Ja. Also, am Anfang ist das schon. Wechselt ja auch schon mal die Rollen, dass du dann mit der Frau und dein Mann guckt zu, oder ist es eigentlich immer so, wie du es gerade beschrieben hast? Also wenn es mir dann doch zu bunt wird und dann greife ich da schon ein und schnapp mir entweder ihn oder sie. Also das ist dann schon. Das ist dann schon so. Ja. Habt ihr auch noch eine, ich sag jetzt mal, eine klassische, eine normale Sexualität oder läuft das eher so auf diesen eher unkonventionellen und schrägen Bahnen ab? Nee, also seit wir das eigentlich machen, das machen wir seit 1,5 Jahren, läuft also auch auf der anderen Schiene wieder wesentlich besser. Achso, das turnt sich gegenseitig dann an. Hast du diese Ader in dir, dass du gerne zuschaust, dass du gerne Voyeur bist, hast du das dadurch erst entdeckt oder hattest du früher auch schon so Ansätze? Jo, sagen wir mal so, am Strand oder so schaue ich schon gern schönen Menschen hinterher, aber wer tut das nicht, ne? Also ich denke, ein bisschen Voyeur ist jeder von uns. Ich bin sicher, na klar. Ich glaube, alle, ne? Alle sind es wirklich. Da gibt es graduelle Unterschiede, aber guckst du am Strand lieber den Männern nach oder den Frauen? Meistens mit den Frauen. Mit den Frauen. Ja. Ja, das ist wirklich ein richtiger Fall, den man unter Voyeurismus einstufen kann, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, auf alle Fälle. Ja. Gut, ihr habt alle Spaß daran. Da ist überhaupt gar nichts zu kritisieren und ich kann nur viel Spaß wünschen. Danke dir. Alles Gute. Ich wünsche dir was. Dankeschön, auf Wiederhören. Oliver ist dran. Mit 25 Hallo. Jahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Oliver, bist du ein Voyeur oder ein Opfer eines Voyeurs? Ich bin ein Voyeur, würde ich sagen. Du bist ein Voyeur. Ja. Ja, also ich habe das dringende Verlangen, Leute beim Sex zu beobachten oder geschweige nackte Frauen am Strand, am FKK zu beobachten. Mhm. Machst du aber nicht so Schweinereien wie der Anrufer von gerade, dass du über Umkleidekabinen... Nein. Also ich bin immer, ich will so unbeobachtet bleiben in diesem Sinne. Also ich masturbiere meistens auch im Gebüsch oder so. Und mhm. Wo suchst du gezielt Orte auf? Ist das so ein starker Drang, dass du dir das genau überlegst, wo könnte ich hingehen, um Frauen jetzt zu beobachten? Oder lässt es so irgendwie auf dich zukommen im Sommer? Also ich habe manchmal so eine Zeit, da habe ich wirklich den Drang, am Strand zu fahren, wenn ich weiß, schöner Tag und dann meistens der Strand ja immer ziemlich voll und dann weiß ich, gehe ich richtig am FKK und da gibt es auch genug bestimmte Plätze, wo man sich gut verstecken kann und die Leute beobachten kann. Gehst du denn dann auch FKK an den FKK-Strand? Ja, ich mache eigentlich auch FKK, ja. Könntest du doch dann in eine peinliche Situation unter Umständen geraten, ne? Du schlenderst da umher, siehst da eine Schöne liegen und plötzlich steht der kleine Mann auf, ne, und will auch mal gucken. Ja, so ist es nicht. Also bei mir ist es meistens immer so, manchmal habe ich Tage, da fahre ich wirklich absichtlich zum Strand, um nur zu spannen. Also wo ich da ins Gebüsch setze, mich eine Frau ausgucke und dann masturbiere. Also, Also das ist dann natürlich der nächste Schritt. Du gehst dann auch in ein Gebüsch, welches offensichtlich dann in der Nähe dieses FKK-Strandes, den du besuchst, existiert. Ja, stimmt, ja. Also gehe ich ins Gebüsch, also gucke ich mir vorher so aus, wo so eine Frau liegen könnte in der Nähe von so einem Gebüsch und dann setze ich mich da rein. Nun könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute, die das jetzt hören, die vielleicht auch FKK machen, richtigen Zorn haben und sagen, so ein Schwein, der geilt sich auf unsere Kosten auf und geht dann noch ins Gebüsch und holt sich da einen runter. Ja, aber das ist richtig böse. Was würdest du denen denn erwidern? Ich sag mal so, die meisten sind selbst schuld, so sehe ich das mal an. Sie legen sich dahin an manchen Stellen, wo man wirklich, wenn man logisch überlegen kann, sich wirklich Leute hinstellen könnten und diese Frau beobachten könnte. Manche, ich denke mal, von meiner Sicht, manche wollen das vielleicht auch so. Ich weiß das nicht. Ja, ist eine Unterstellung. Ich glaube, dass das eine ganz geringe Zahl von Menschen ist, die es darauf anlegen. Ich glaube, die meisten wollen einfach nur das Nacktsein genießen und die Bräune und die Hitze und sowas. Ja, aber es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sowas suchen. Ist gut, ich kann jetzt vielleicht keine unterstellen oder so, aber Was sagst du denn zu den Frauen, die sich dadurch, nun ist dein Objekt, sind ja Frauen, die sich dadurch sexuell belästigt fühlen auch? Ja, das kann ich nicht zu sagen. Also für mich ist es mehr oder weniger nur Spaß, was ich dabei habe und ich sehe die Opfer ja nicht. Also das sehe ich nicht. Man muss ja wiederum auch sagen, dass du gehst nicht nah an die Leute heran, du bleibst ja im Verborgenen. Mhm. Ne, so ist es ja. Ja, so ist es ja. Oder hast du auch eine Lust daran, dich so ein bisschen vielleicht zu zeigen, dass die dich dann auch sehen dabei? Nee, auf keinen Fall. Das wäre mir viel zu peinlich. Also die Situation meide ich meistens. Versuche ich zu meiden, ja. Du möchtest ganz im Verschwiegenen dann bleiben. Ja. Bist du denn schon mal erwischt worden? Also es gab schon wirklich eine Situation, wo wirklich der Freund oder so das gesehen haben und dann mir auf die Schliche kam und dann war ich dann natürlich ratzfatz weg. Das kann natürlich sehr übel ausgehen, ne? Das kann sehr, sehr übel. Da kannst du schnell einen auf die Birne kriegen. Ja. Bloß das Risiko gehe ich ein. Also ich denke mal, das ist, wenn man ja so, wird man drauf schlau und dann sucht man sich von ganz anderen Stellen aus und es gibt genug. Ja, Gebüsche, wo man was machen kann. Jetzt ist natürlich, jetzt reden wir die ganze Zeit über den Sommer. Was machst du im Winter? Also bei uns hier, wir haben im hohen Norden und an der Ostseite und da werden viele Häuser saniert. Und da gibt es auch wirklich so eingerüstete Häuser. Und da gibt es die Möglichkeit, nachts halt hochzusteigen und Leute beim Sex in der Wohnung zu beobachten. Hey, das ist aber eine Nummer heißer und krasser schon. Als im Gebüsch irgendwo zu stehen. Ja. Also wenn du sogar an einem Haus hochsteigst. Ja, aber es ist halt dieser schriebige Drang, andere Leute zu beobachten. Dann läufst du natürlich auch enorme Gefahr, dass du erwischt wirst und dass du ganz böse auf die Nase fallen könntest. Ja. Also auch strafrechtlich. Aber es ist auch halt dieser Reiz. Dann kletterst du wirklich auf Gerüste und gehst so von Zimmer zu Zimmer und guckst da rein. Ja, manchmal so. Naja, jetzt nicht mal so im Winter, ist ein bisschen kälter, da ist nicht so, also so. Frühling, Herbst oder so, ja. Und dann aber das machst du nicht so oft, das passiert auch schon mal, oder? Ich, ich, ich bin jetzt nicht, also dass ich regelmäßig so losgehe und mir da irgendwo eine Wohnung aussuche, das ist nicht. Also es kommt immer noch. Also du bist nicht jetzt hier, ich muss mir keine Sorgen machen, dass du jede Nacht jetzt auf irgendwelchen Touristen rumturnst. Nein, das ist halt so. Ich zum Beispiel wohne ja, ich habe ja auch eine Freundin, oder gesagt, eine Freundin, und es ist manchmal bloß ein Drang, was anderes. Und da bist du auch noch nie erwischt worden bei der Kletterei an den Häusern? Das wir diese zum Beinahe, ja. Und dann stehen halt Leute vom Fenster auf einmal, was machst du hier? Und dann versuche ich auch so ratzfatz möglich zu verschwinden, ja. Und was hast du da schon alles gesehen? Och, da gibt's schon manche Dinge, die ich gesehen habe. Richtig heiße Sexszenen? Ja, also richtig extreme, ja. Manchmal habe ich sogar, wie gesagt, auch Videokamera mit oder sowas, aber naja. Das machst du auch noch, du nimmst das dann auch noch auf. Ja, aber nur für den Heimgebrauch, also nur. Ja. Also liebe Leute, die ihr eingerüstet seid, macht immer eure Gardinen vors Fenster. Es gibt einen gewissen Oliver da oben im Osten, im Norden, der da rumkraxelt. Naja. So, dann sitzt du, es ist ja schon irgendwie bizarr, ne? Dann sitzt du im Winter auf einem Gerüst und hast die Hose runter, es ist arschkalt und hast Spaß mit dir, während du da reinguckst. So ungefähr kann man sagen. Es hört sich so bizarr an, aber. Mann, es ist ja heftig. Ja, man. Schämst du dich da deswegen auch? Ja, ich denke mal, manchmal denke ich wirklich, ich bin ganz schön pervers, aber da tun halt wieder die Triebe vorläufig drüber nachdenken. Also dann kommt das wieder so und dann muss ich mal wieder los. Es ist nicht, was ich, du hast eine Freundin, sagst du? Habe ich ja. Die weiß bestimmt nichts davon, ne? Nein. Die Freundin würde was. Was würde die sagen oder wie würde das empfinden, wenn du ihr das erzählen würdest? Das ist schwer einzuschätzen. Ich denke mal ganz schön sauer, wenn man sich das mal überlegt, dein Freund geht irgendwo nachts los auf Gerüste und klopft sich da mehr oder weniger ein vor Fenster. Ist schon sehr heftig, ja. Die wäre enttäuscht und verletzt vermutlich auch, ne? Ich denke mal sehr doll, ja. Hast du das immer schon gehabt oder ist das eine Erfindung der letzten Jahre? Oh nee, das war glaube ich schon ziemlich lange. Also ich sag mal so 16, 17 war ich da und da fing das Ende der Pubertät und mit der Pubertät fing das an. Ja. Bist du denn, das bezieht sich ja, was wir jetzt gesprochen haben, immer auf sexuelle Dinge. Ja. Bist du auch ein Gaffer bei Autounfällen? Nee, also würde ich nicht sagen. Wir sagen nicht, nee. Ich bin halt bloß dieser so typische sexuelle Spanner, der irgendwo sich hinstellt und seinen Stein klopft auf gut Deutsch. Okay, die Leute mögen es jetzt bewerten, wie sie es für richtig halten. Unser Thema heißt ja, ich schaue gerne zu, ich bin ein Voyeur, ich bin ein Spanner und du bist ein Spanner. Ja. Ich danke dir für deine offenen Worte. Okay. Auf Wiedersehen, Oliver. Ja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Dirk. Stimmt das? Hallo Dirk? Ja, hallo Domian. Ganz glasklar. Wunderbar, ja. Richtig, 26 Jahre alt. Richtig. Ja. Auch zu dem Thema, ich schaue gerne zu, angerufen. Richtig, ein bisschen unfreiwillig zuschauen. Ich bin Hotline-Mitarbeiter in einer Großstadt. Das Hotline-Gebäude befindet sich in der Innenstadt. Und ich arbeite in der dritten Etage dort. Und gegenüber ist ein Gebäude, da macht es teilweise ein Pärchen in der ersten Etage. Ach so, ich dachte jetzt gerade, du hast gesagt, gegenüber ist ein Gebäude, da ist ein Freudenhaus angesiedelt. Nee, nicht ein Freudenhaus, also ein ganz normales Wohnhaus. Das wäre natürlich auch scharf gewesen. Ja, klar. Nee, ist ein Wohnhaus, wo es halt eben so ein sehr junges Pärchen, so Studentenalter, so mehrmals, oder ich sag mal so alle 14 Tage habe ich teilweise nur diese Spätschichten da so ein bis zwei Stunden da so oder drei Stunden maximal so rumtreibt. Und dann kannst du von deinem Büro quasi aus, von deinem Schreibtisch aus, kannst du da hingucken? Richtig. Wie weit ist das entfernt ungefähr? Also mal wie die Straßen breit sind, also eine zweispurige Straße ist das. Alles hell beleuchtet? Alles hell beleuchtet. Also und die haben keine Gardinen davor? Keine Gardinen vor, keine Rollern runter, kann ich. So, jetzt muss ich sagen, dass du mir sympathisch bist, ich würde da auch hingucken. Dann sind die selbst schuld, wenn sie beobachtet werden. Hm? Klar. Ich glaube, dieser Voyeur steckt in uns allen wirklich drin. Also die meisten würden da wohl nicht Nein sagen. Nee, oder verschämt. Erzähl uns doch, was es alles zu sehen gibt dann. Ja gut, die verschiedenen Nümmerchen, die sie da machen. So richtig mit allem und dran sieht man das? Ja klar, mit allem drum und dran. Also der Mann hat da ziemlich Ausdauer. Und liegen die denn so, dass man wirklich alles sehen kann? Oder sieht man nur einen Teil des Körpers, ein Stück von unten, ein Stück von oben oder... Nee, teilweise sieht man schon alles richtig. Also wie die ihm es macht und er ihr und dann halt eben beide zusammen. Also kann man echt schon sehen. Wer ist denn der Aktivere von beiden? Beide, würde ich sagen. Beide. Mal im Wohnzimmer, mal im Schlafzimmer. Also ach, du kannst in beide Zimmer so reingucken. Die Wohnzimmer oder? Und Schlafzimmer, die liegen nebeneinander. Aber dann müssen die beiden ja auch doch eine exhibitionistische Ader haben, ne? Ich schätze ich mal. Du bist doch wahrscheinlich nicht der Einzige, der da reinschauen kann, nee, oder? Kollegen auch. Kollegen, das ist schon ein Thema, dieses Pärchen. Richtig, also das ist bei uns schon Thema Nummer eins. Nun sitzt du Arme da an deiner Hotline und sprichst über was? Was ist denn, um was geht es da hauptsächlich? Um Telekommunikation. Um Telekommunikation. Hm. Ein sehr prickelndes, erotisches Thema. Klar. Und du siehst dann ein hoffentlich attraktives, junges Pärchen, hm, volle Kanne beim Sex. Richtig. Regt sich da was bei Oliver? Eigentlich nicht. Nee. Nee. Also du findest es gar nicht schade, dass du dann telefonieren musst währenddessen? Nee, wir gucken halt eben zu, machen unsere Späßchen darüber teilweise. Hm. Also ich finde das schon ziemlich krass eigentlich. Haben die denn auch schon mal irgendwie hochgeguckt oder so? Nee. Euch entdeckt? Gar nicht? Nee. Gar nicht. Also es gibt zwei Thesen. Entweder sind das wirklich auch ganz, ganz klare Exhibitionisten, oder ja, die sind ganz unbedacht und gehen ganz unbedacht in die Situation heran. Kann ja auch sein, ne? Klar. Gut, aber teilweise ist das da auch in Häusern, da sieht man teilweise Leute, die da, ich sag mal, halb bekleidet nur auf der Couch liegen, Fernsehen gucken und so. Kennst du das aus deinem privaten Umfeld auch, dass du schon mal ganz gerne rausguckst und bei dem Nachbarn ins Fenster schaust? Das nicht? Nee, das nicht. Aber? Also wir haben ja auch alle Rollladen komplett, also wir haben abends auch die Jalousien unten und die mache ich für sowas nicht hoch. Mhm. Aber klare Sache, wenn das bei dir in deiner privaten Umgebung wäre, würdest du auch hinschauen? Ne? Klar, wenn mir der Blick gerade geboten ist, klar schaue ich dann dahin. Wie lange braucht das Pärchen denn immer für ein Nümmerchen? Gut, zwischen 1 bis 3 Stunden dauert das teilweise. So lange? Ja, also dann kannst du doch nicht konzentriert mehr Kundenberatung machen. Nee, nicht wirklich. Gut, zwischendurch hat man ja in dem Beruf auch Bildschirmpause, wo man sich halt so eine Bildschirmerholpause macht. Ja, dann holst du dein Butterbrot und deine Kaffeekanne. Nee, da geht teilweise auch mal ein Rauchen, ja, da mal ein Raucherraum und von dort kann man auch alles genau beobachten. Von da teilweise, klar. Vielleicht hört das Pärchen uns jetzt zu und kann das irgendwie kombinieren. Wir sind das eventuell. Mhm. Also ein Voyeurismus, der sich so ergeben hat, einfach im Alltag. Ne? Richtig. Ja. Also ich lege mich nicht irgendwo auf der Lauer oder so. Mhm. Das ist rein zufällig dann. Warst du denn schon mal in der Versuchung, dass du überlegt hast, ach, das nächste Mal nehme ich mir mal ein Fernglas mit, um es mir noch ein bisschen näher ran zu zoomen? Nee. So weit geht's dann doch nicht. Ja, weil schon mal so aus Spaß gesagt, irgendwie mal so eine Webcam aufstellen mit Richtmikrofon oder so und dann ins Internet sitzen. Das ist ein Spaß. Aber das ist nur reiner Spaß. Ja. Spaßgespräch, also da ist kein Ernst dahinter. Dirk, ich danke für den Anruf und viel Vergnügen noch. Alles klar, danke. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit, ich muss mal die Regie fragen, mit Uta. Und Uta ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Dunja. Hallo, Uta. Ja, grüß dich. Ja. Bist du eine Voyeurin? Ja, eine ganz spezielle. Eine ganz spezielle? Ja, ich schaue gern Schwulen zu, wenn ich Sex habe. Das ist ja immer Dollar hier. Darf ich schwul sagen, ja? Na, was sonst? Na klar. Ja. Leider nur auf Video bisher. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich mein Leben noch erlebe in Natur. Du schaust gerne Schwulen zu, wenn die Sex haben? Ja, das erregt mich vor. Was geht denn dann in einer normalen, jungen Frau vor, wenn die so etwas Ekelhaftes sieht? Das erregt mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob das für ihn falsch gelaufen ist. Nein, du wirst lachen. Ich erinnere mich gut, ich hatte früher zwei sehr gute Freundinnen. Und die waren immer ganz scharf darauf, dass ich die beiden Mädels mit in schwulen Bars nehmen sollte. Und da liefen in diesen schwulen Bars liefen auch mal Pornos. Und die beiden süßen Mädchen saßen immer wie gebannt vor diesen Pornos. Deswegen ist mir das gar nicht so fremd, was du gerade erzählst, weil ich das auch im Bekanntenkreis halt kenne. Ja. Du holst dir die aus der Videothek. Ja. Schämst du dich dann, wenn du die ausleihst? Nein. Nein. Mittlerweile nicht mehr. Aber am Anfang sicherlich doch, ne? Ja. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen? Du, wir hatten mal, mein Mann und ich, ein normales Porno geholt. Und da haben wir nun nicht direkt auf den Deckel geguckt, was drauf ist. Und da war zwischendurch halt eine Szene, wo, da war nur so ein bisschen Rudelwumpen da. Und da hatten dann eben eine Szene, wo auch zwei Männer Sex hatten. Wo wir das aber nicht gewusst hatten, dass das dabei ist. Und da habe ich gemerkt, ja, hallo. Und da hat dein Mann gesagt, weiterspulen, interessiert mich nicht. Und du hast gesagt, nein, stopp. Ach, der Mann interessiert sich auch dafür. Nee, mein Mann nicht, nein. Der guckt sich das nicht so um. Ja, das meinte ich gerade. Der wird wahrscheinlich gesagt haben, mach mal weiter hier. Aber mich hat das so erregt. Was erregt dich genau daran? Kannst du das erklären? weiß ich nicht. Erstmal vielleicht, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war schwul und den fand ich so toll. Also ich war in den verliebt und wenn ich jetzt einen schwulen Film sehe, dann denke ich, also stelle ich mir vor, dass ich der Partner von dem einen bin. Ach so. Aber es ist ja auch normal, die Männer geilen sich ja auch an Lesbenpornos auf. Ne? Warum sollen sich Frauen nicht aufgeilen an schwulen Pornos? Also, ja, aber das, man sagt nicht mehr auf, wie hetero ist. Mhm. Das ist dann Heterosex. Ist dein Mann, weiß der das, dass du dir diese Pornos ausleihst? Ja, der weiß das, ja. Ist ich mache zwar manchmal auch heimlich. wenn ich dann, er geht dann meistens eher ins Bett oder wenn ich mal, dann gucke ich mir das auch schon mal an, wo er es nicht weiß, aber er weiß das schon. Ja. Ist er dann nicht ein bisschen sauer oder beleidigt oder verletzt oder sowas? Das nicht? Nee, glaube ich nicht. Ist ihm völlig egal? Glaube ich schon, lässt dir da auch freien Lauf. Ja. Aber ist ja interessant, dass du sagst, ich identifiziere mich dann mit einem Teil des Darstellers, mit dem einen Darsteller und stelle mir vor, ich würde dann mit dem anderen Sex haben. Ja. So läuft das bei dir ab. Ja, glaube ja. Mhm. Ist es denn vielleicht auch auf der anderen Seite auch, dass es so eine Potenzierung von Männern, von Männlichkeit ist und man zwei Männer miteinander agieren sieht, dass sich das auch anmacht? Das kann auch sein, ja. Mhm. Ja, doch. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, noch leider nicht real erlebt. Ja, ich würde das so zu gerne mal daneben stehen. Ja, da musst du vielleicht mal deinen Mann anspitzen, dass er vielleicht mit einem Mann mal was macht und du guckst zu und lehnst dich zurück. Ich glaube dann doch nicht. Warst du denn schon mal in so gewissen schwulen Szenen oder warst du schon mal in der Disco, in der schwulen Disco, in der schwulen Bar oder so? Nee, ich glaube, wie gesagt, wir wohnen ja so ländlich und weit ab und da hätte ich gar keine Gelegenheit zu. Das wäre wahrscheinlich dann auch was für dich, ne? Wir waren mal im Swingerclub, aber da geht ja sowas auch nicht ab. Da habe ich ja mal gedacht, dass ich mal, nee, aber das weiter sind wir auch noch nicht gekommen. Ich wundere mich, dass dein Mann sich da nicht irgendwie chauffiert oder dass er irritiert ist darüber. Nee, ja, wie gesagt, er steht natürlich dann auch auf Lesben-Sex, ja? Mhm, und er guckt sich gerne Videos so an, aber das ist ja normal, ne? Das ist ja. Wenn du auf dem Land wohnst, könnte ich mir vorstellen, dass man in den Videotheken auch genau die Kunden kennt und man munkelt auch was oder tuschelt auch, was die Leute sich ausleihen. Ist das nicht dein Problem, dass die leihen sich Schulpornos aus? Was ist bei denen da los? Pervers und so? Ich glaube nicht. Und da, wo ich die hole, die kennt mich schon so lange. Also ich komme ja, bin ja ein regelmäßiger Kunde von EWT selbst. Die sagt ja schon mal, wir haben was Neues und. Achso, die berät dich dann. Wir haben einen neuen Schuh, einen geilen Porno. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich wohne, kennt mich nur eben aus der Videothek und dachte, ich kann kein Problem. Nun gibt es ja schwulen Pornos solch und solch. Es gibt die ganz weichen mit den schönen Jünglingen, es gibt die mit den harten Männern. Die harte nicht so sehr. Also eher die Jünglinge. Genau, weil ich mir dann denke, also er macht das mit mir, weil ich stehe auch nicht auf die harte Tour. Ja. Ja, ich habe meinem Mann schon mal gesagt, wir haben aber mal mit Analverkehr versuchen oder so, dass ob ich das mehr, aber es klappt nicht mehr, es tut mir zu sehr weh und also von der Seite her kann das nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist es nicht, nee. Ja. Ja, also du guckst gerne Schwulen beim Sex zu. Mhm. So ist Uta, die auf dem Land lebt. So sind die Utas aus der Provinz, ne? So, ja. Ja, ist eine gute Sache. Euch stört es ja auch nicht in der Ehe, also ist es gebongt, ne? Ich finde das auch, ja. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss, Uta. Tschüss. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Auf die Sekunde jetzt, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich schaue gerne zu. Ich bekenne, ich bin ein Voyeur. Ich schaue gerne Leuten zu, heimlich beim Sex. Ich schaue Leuten überhaupt gerne, vielleicht heimlich zu. egal was sie machen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, das war wirklich ein richtiger Voyeur, der sagt, ich kann stundenlang im Dunkeln in meinem Zimmer sitzen und die Nachbarn beobachten, wenn die miteinander sich unterhalten, wenn die Armbrot essen, wenn die einfach so zusammen sind. Das macht mich wahnsinnig an, nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach so. Einfach die Tatsache, heimlich dabei zu sein, das heimlich zu beobachten. Oder wer von euch war auch schon mal Gaffer und vielleicht tut es euch leid und ihr sagt im Nachhinein, da habe ich Mist gebaut, das darf man nicht machen, wir haben die Hilfskräfte behindert, aber es ist nun mal passiert. Oder wer von euch war schon mal Opfer von einem Voyeur oder war vielleicht in einen Autounfall verwickelt und kann am eigenen Leibe sagen, was Gaffer alles anrichten können, wenn sie die Hilfskräfte behindern. Also, ich schaue gerne zu. Weites Thema, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Felix ist jetzt dran und der ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Felix. Ja, ich bin vor 2 Jahren in meine neue Wohnung gezogen. Ja. Und die Wohnung ist so eigentlich so ganz oben im letzten Stockwerk. Ich habe also einen guten Blick auf das Nachbarhaus. Und mir gegenüber wohnt, also von meiner Küche aus kann ich es ganz gut sehen, das Schlafzimmer von 2 jungen Männern. Von 2 jungen Männern? Jawohl. Und die schlafen auch zusammen in dem Schlafzimmer? Ja, das genau. Sind das Schwule? Ja. Ja. Ja. Und haben aber auch Sex in diesem Schlafzimmer. Und wie ich dann irgendwann abends in der Küche stand, mir was zu trinken geholt habe, habe ich dann runtergeguckt und die haben da wilden Sex fabriziert. Also du guckst so ein bisschen runter? Ja, ich kann mir genau nicht. Es ist nicht auf gleicher Ebene? Nee, es ist so ein bisschen, ich kann von oben reingucken. Auch nochmal die Frage bei dir, wie weit das ungefähr entfernt ist? Knappe 10 Meter. Klar, das ist ja nur ganz, ganz nah. Ja, so Panoramablick. Ja. Und was kannst du sehen? Kannst du alles richtig sehen? Ich kann das komplette Bett beobachten. Und ja, das war, also ich bin selber schwul, von daher war das eine schöne... War das ein schöner Zufall, ne? Ja. War das ja eine einmalige Sache oder treiben die Jungs das öfters? Nee, sie haben es öfter getrieben und ich habe öfter auch zugeschaut. Im Dunkeln dann? Ja, ich habe erstmal im Dunkeln da gestanden. Ja. Und irgendwann tagsüber mal, da waren sie gerade beschäftigt und ich habe dann in der Küche das auch bemerkt, mich wieder hingestellt und zugeschaut, hat mich sehr erregt. Ja. Und man hat mich dann aber bemerkt. Ach. Und dann? Das fand ich ganz peinlich. Das kann ich mir vorstellen. Das weg. Sehr peinlich ist, ja. Und hat mich auch erstmal nicht blicken lassen. Hab danach 2 Tage später einen Zettel bei mir im Briefkasten gehabt. Weil das von der Klingeltafel, die Anordnung, kann man die Wohnung rausfinden, welche Wohnung, welcher Name. Mit einem netten Hinweis darauf, dass ich doch zugeguckt hätte und ob ich nicht mal vorbeikomme. Ja, das ist natürlich dann ganz wunderbar. Ja. Ich dachte, die hätten dich jetzt beschimpft. Nein, die haben dich eingeladen. Genau. Jetzt wird die Geschichte ganz spannend. Und, bist du der Einladung nachgegangen? Ja, bin ich. In der Tat? In der Tat, genau. Und es ging dann auch richtig was ab zwischen euch dreien? Ja. Also, waren uns auf Anhieb sympathisch, sind 2 ganz hübsche Jungs. Oh. Ja. Und seitdem habt ihr eine Dreierbeziehung? Genau. Ehrlich? Ja, Beziehung würde ich das nicht nennen, aber auf Sex bezogen, ja. Das heißt, du brauchst jetzt gar nicht mal heimlich zuzugucken? Nee. Aber trotzdem, auch wenn ihr zu dritt ab und zu was habt, haben die ja sicher auch alleine noch was. Ja, Guckst du dann auch noch ich zu? Ich gucke immer noch, ja. Aber das wissen die doch dann. Ich habe denen auch gebeichtet. Und je nach Lust und Laune werden sie sogar den Vorhang, den sie danach angebracht haben, um den anderen Nachbarn den Blick zu verwehren, auch mal beiseite lassen. Ah ja. Ist das denn bei denen auch so, dass die am Anfang unbedacht daran gegangen sind? Oder hatten die auch so einen Thrill verspürt, dass vielleicht jemand zugucken konnte? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, die sind eher unbedarft, weil ich habe normalerweise, weil ich immer ganz oben gewohnt habe, auch nie Jalousien angebracht oder Vorhänge. Bei meiner jetzigen Wohnung war mir das dann neu, weil hinter unserem Haus, hinter meinem Haus steht dann noch ein höheres Gebäude und da kann man mir zum ersten Mal auch in die Zimmer gucken. Dir in die Zimmer gucken? Mhm. Und wie bist du da drauf? Bist du sehr schamhaft und machst gleich die Gardinen zu, dass man dich überhaupt nicht sehen kann? Ach nee, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich komme aus der Dusche und es ist alles irgendwie offen, die Fenster sind noch zum Lüften geöffnet Und dann fällt mir irgendwie ein, wenn ich dann im Schlafzimmer stehe und mich gerade umziehe, dass die Nachbarn noch gerade gucken können. Dann kann ich mit dem Vorhang immer noch... Na gut, also wenn man so ein bisschen nackt durch die Wohnung läuft, ist ja noch nicht so schlimm, als wenn man... bei mir in der Wohnung hatte ich noch keinen. Ich muss dir sagen, dass ich was Ähnliches auch vor vielen Jahren mal erlebt habe in einer Wohnung, in der ich damals wohnte. Das war sehr, völlig, völlig schräg. Ich saß im Sommer auf meinem kleinen Balkon und konnte von dem Balkon, so ähnlich wie bei dir, auch in ein Schlafzimmer reingucken, von einem Traumpaar, also von einem heterosexuellen Traumpaar. Ich sitze da völlig entspannt und trinke Kaffee und lese meine Zeitung und lasse meinen Blick so schweifen in diesen Innenhof und somit auch dann in dieses Zimmer, und ich denke, mich trifft der Schlag. Ich sah genau das, was du gerade so beschrieben hast. Die beiden waren voll dabei, aber wirklich voll. Ne? Das war Porno live. Und natürlich guckt man da hin, ne? Ja, nee. Und ich dachte mir, du kannst jetzt nicht hingucken. Und Gott sei Dank hatte ich so ein paar Blumen davor auf dem Balkon, sodass ich mich ein bisschen hinter den Blumen verstecken konnte. Aber letztendlich gingen die Blicke doch immer wieder darüber. Ja, man kann dann nicht davon lassen. Nee, ich konnte davon nicht lassen. Und dachte mir, es ist okay, was du machst. Ja. Die wissen das. Ja, dass da Leute reingucken konnten. Ne? Da war ich, also nicht nur mein Zimmer, sondern ganz viele andere Zimmer konnten auch da reinschauen. Und die haben dann wahrscheinlich auf Absicht gespielt. Ich weiß, ich habe das fast im Gefühl sogar. Leider bekam ich nie eine Einladung. Schade. Ja, schade. Haben sie dich denn erwischt dabei? Nein, auch nicht. Aber die mussten hundertprozentig davon ausgehen, dass jemand zuschaut. Ne? Ja, ja. Aber insofern ist mir diese Grundsituation sehr vertraut, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja, ich finde das heute noch, dass also ich gucke gerne zu, und dass es mal so positiv ausgehen kann, finde ich schon Hammer. Wie in einem kleinen Spielfilm. Genau. Felix, danke für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. Schöne Sendung noch. Dankeschön. Tschüss. Natascha, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Natascha. Ja. Bist du auch eine Voyeurin? Ja, mehr oder weniger. Erzähl. Also, ich lebe in einer lesbischen Beziehung. Mhm. Und ich habe eine Partnerin, die ich sehr attraktiv finde. Mhm. Und ich schaue ihr gerne zu. Das heißt, ich schaue ihr zu, wie sie sich fallen lässt. Und wenn ich sie verwöhne, wenn ich sehe, wie sie sich gehen lassen kann und wie sich das dann halt auch auf mich überträgt. Das war jetzt sehr schön poetisch ausgedrückt. Nur weiß ich nicht so recht, da was mit anzufangen. Ich schaue gerne zu, wenn sie sich fallen lässt. Ja. Wie meinst du das? Also wenn ich ihr ein schönes Gefühl bereiten kann. Ja. Einfach wenn ich sehe, dass es ihr gefällt, wie ich sie anfasse und wie sie sich dadurch auch gehen lassen kann. Mhm. Das finde ich unwahrscheinlich schön. Wie kannst du ihr denn beispielsweise ein schönes Gefühl vermitteln? Indem du sie wie anfasst? Oh, da gibt es viele Stellen, die ich anfassen kann. Also ich... weiß ich nicht, ich kann mich da sehr gut reinfühlen sicherlich, weil ich ja selbst auch eine Frau bin und ich mag es sehr gerne, sie auch oral zu befriedigen. Mhm. Ich finde das sehr erregend. Gut, das sind ja so sexuelle Spielarten. Aber wo genau schaust du dann gerne zu? Versuch mir das noch ein bisschen näher zu erklären. Einfach so auch, vielleicht auch wie sie mich auch begehrt. Vielleicht, vielleicht trifft es auch das auch eher. Einfach auch. Oder kann ich es übersetzen, vielleicht in der Richtung, dass du sagst, ich schaue unglaublich gerne zu und liebe das, wenn meine Freundin hoch erregt ist durch, durch mich, durch meine Aktion. Ganz genau. Und das genieße ich, wenn sie da liegt und wirklich alle Viere von sich gestreckt hat und nur genießt. Ja, genau. Ne, so kann man es vielleicht verstehen. So ne? kann man es verstehen, ja. Und dann bist du auch gerne dann in der aktiven Rolle, ne? Ja, ich bin da auch gerne drin, wobei sich das bei uns auch sehr changiert. Also auch, dass auch sie das gerne sieht. Mhm. Mag sie das auch, dass du dann so einen Spaß daran hast? Ja. Das ist also so ein Geben und Nehmen, Nehmen und Geben. Ja, unwahrscheinlich. Also es ist auch ein sehr ästhetisches... Ein Spiel fast schon. Ja, richtig. Mhm. Also Ästhetik ist unwahrscheinlich wichtig, finde ich. Ja. Also ich finde auch Frauenkörper viel ästhetischer als Männer. So also. Wollen wir das jetzt nicht hier stehen lassen. Nein, ganz so ist es nicht. Also aber du darfst das natürlich sagen, wenn du eine lesbische Frau bist, darfst du das so sagen. Dann empfindest du das ja auch. Richtig. So. Also ich habe auch Hetero-Erfahrungen gemacht und es war vom Sex auch sehr schön, aber die Erfüllung einfach so mit einer Frau, auch von der Ästhetik, empfinde ich als sehr viel schöner. wenn du sagst, ich schaue so gerne zu, wenn meine Freundin sich fallen lässt und wenn die genießt und wenn diese erregt ist und so, geht es auch so weit, dass du gerne zuschaust, wenn deine Freundin mit sich selbst Sex hat? Ja, da geniert sie sich so ein bisschen. Och. Also ich würde es gerne sehen. Aber das habe ich mir jetzt schon gedacht bei dir, dass du das auch gerne sehen würdest. Ja, nein, ich finde, ich würde das sehr schön finden und ich habe dieses Thema auch oft angesprochen, ja. Weil irgendwie stößt es, also es ist bei ihr so eine gewisse Schamgrenze, die sie nicht so überschreiten will. Sag ihr mal, der Domian hat gesagt, da muss man sich nicht schämen. Ne? Sag ihr mal, dass das was ganz Tolles ist und sie macht dich ja dann wahnsinnig damit, ne? Ja, das stimmt. Du würdest ja nur noch wirr durch die Wohnung laufen vor Erregung und Aufregung. Naja. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es wäre doch sehr schön, wenn man das so als Teil des Sexuallebens... Ja. Wie lange seid ihr zusammen denn schon? Ein Jahr. Naja, da kann das ja noch kommen. Ja. Ne, dann muss das ja noch immer wieder neue Sachen geben, die man so entdeckt. Und, richtig, ja. Richtig. Es ging auch ganz, ganz langsam los und auch dieses auch gegenseitig fallen lassen, das war ein sehr langer Prozess. Lebt ihr zusammen auch? Bitte? Lebt ihr zusammen? Wir leben zusammen, ja. Ist es für sie auch die erste lesbische Beziehung oder hat sie Erfahrung? Sie weiß ich das schon länger, dass sie also lesbisch ist, aber die richtige erste Beziehung bin wohl auch ich, genauso wie es bei mir auch ist. Eben, da kann es ja wirklich auch noch eine Weile dauern, ehe so alle Schamgrenzen aufgebrochen sind, bevor man sich dann oder Frau sich dann vollkommen fallen lässt und auch solche Dinge machen kann, wie wir gerade besprochen haben. Richtig. Kann ja sein. Richtig. Ja, euch beiden Süßen, alles Gute, ne? Ja, und viel Spaß beim Fallenlassen, ne? Ja, danke schön. Tschüss, Natascha. Ja, tschüss. Sascha, halt, wo ist er? Halt, hier. Sascha, 23 Jahre, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Sascha. Ja, ich bin ein Spanner. Du bist ein Spanner. Hoffentlich nicht so ein unappetitlicher. Nee, ich beobachte nur mal meine Kollegin mit ihrem Freund. Du beobachtest die Kollegin mit ihrem Freund? Ja. Wo beobachtest du denn die Kollegin mit ihrem Freund? Ja, sie wohnt zufällig gegenüber von mir. Mhm. Und sie hat Schlafzimmer. Und die Gardinen sind immer auf. Und ich beobachte mit meinem Fernglas. Alles? Alles, ja. Du kennst also alle Details mittlerweile? Ja, mittlerweile, ja. Und gehst dann morgens zur Arbeit und guckst sie an und denkst dir, wenn du wüsstest? Ja, genau so, ja. Ist eine enge Kollegin von dir, enge Vertraute? Das ist, wo ich Praktikum mache. Da ist die Kassiererin. Wie oft kommt das vor? Das kommt fast jeden Tag vor. Und du sitzt dann fast jeden Tag mit deinem Fernglas hinter der Scheibe und Pünktchen. Genau, sowas, ja. Ist das nicht auf die Dauer auch ein bisschen trostlos und jämmerlich? Ich bin neidisch drauf, ja. Ich wünschte mich immer anstatt von dem Freund. Achso, du bist sogar ein bisschen in die verknallt. Ich bin sehr verknallt, ja. Das ist natürlich noch eine ganz andere Dimension jetzt, ne? Das schmerzt auch manchmal, ja. Weiß sie das, dass du ein Auge auf sie geworfen hast? Sie hat mal so zum Fenster geguckt und ich bin zur Seite gehuscht. Aber morgens auf der Arbeit hat sie mich so komisch angeguckt. Ich weiß nicht, ob die was ahnt. Keine Ahnung. Nun meinte ich das gar nicht so wörtlich, aber das hätte ich auch noch gefragt. Ich meinte gerade auch noch in der Richtung, weiß sie, dass du ein bisschen verknallt in sie bist? Das schätze ich mal schon, ja. Also ich kann ja auch immer sagen, dass den Leuten, die vor offenem Fenster das immer und immer wieder machen, denen geschieht es auch recht, ne, wenn dann sowas passiert. Ja. Man kann das ja gar nicht so kritisieren. Man könnte ja sagen, wie kannst du, Sascha, das machen? Aber wenn die Gardinen nicht zugezogen haben. Ja, aber pass mal auf, wenn du eine Frau siehst, in denen du unheimlich verschossen bist, kommst du dann würdest du doch bestimmt auch mal auf die Idee kommen. Oder wenn du dich in einen Mann total verschossen hast. Dann kämst du auch auf die Idee. Ich meine, jetzt verlassen wir fast schon die Schmunzelebene, wo man sowas mal machen kann oder ja. So. Das hat ja jetzt schon was Tragisches fast für dich, ne? Du bist verliebt in die Frau und siehst die fast jeden Abend mit ihrem Mann, mit ihrem Freund, wie sie da mit dem Sex hat. Ja. Das zieht dich doch kolossal runter. Das zieht mich runter, ja. Aus dem Grunde würde ich es nicht tun, Sascha. Ja, aber vielleicht suche ich den Schmerz irgendwie. Das ist. Bist du so drauf generell? Naja, das ist bei mir schon fast Sucht, ja. Weil ich habe selber keine Freundin. Wie lange denn schon nicht? Du bist 23? Schon immer. Ach, du hast noch nie eine Freundin gehabt? Nie, nein. Wie kommt das? Ich sag mal so, ich bin etwas behindert. Mhm. Und was ist das für eine Behinderung? Das ist eine Gehbehinderung. Mhm. Und ich mache es daran fest, dass ich keine Freundin habe. Mhm. Ja gut, aber so viele behinderte Menschen haben ja ihre Beziehungen und... Ja, und vielleicht liegt es auch bei mir am Aussehen. Weißt du, ich bin herzensgut. Mhm. Ich, meine Einstellung zu gegenüber Frauen ist korrekt, in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem, das macht mich auch sehr fertig. Sascha, denkst du denn nur, dass du nicht attraktiv bist? Dass ja, ich finde mich hässlich, ja. Ja, ich meine, du findest das so. Hast du denn aber auch schon Versuche unternommen, Frauen kennenzulernen? Ja, sicher. Das hast sicher. Du. Hast du denn das auch schon so empfunden, dass Frauen, oder haben Frauen zu dir auch schon gesagt, nee, du bist mir, so einen will ich nicht, wie du bist? Das ist, die lachen mich aus. Mhm. Und das ist auch schon sehr kränkend und, ja. Mhm. Es gab noch keine einzige Begegnung mit einer Frau, die nein. etwas näher und intimer war, die dich so respektiert und so angenommen hat, wie du bist? Nicht. Noch kein Mal. Mhm. Nein. Mhm. Ja, und das, ich bin einsam, ich wohne alleine. Mhm. Und dann ist das natürlich noch mehr erklärbar oder verständlich, dass du dann auch so auf einer solchen Schiene jetzt bist. Ne? Ja. Wobei es natürlich jetzt eigentlich auch traurig ist. Ne? Und ja, das ist schon etwas schmerzlich. Was lebst du auch sehr zurückgezogen? Ich gehe fast jeden Tag raus, suche Kontakte, so freundschaftliche Kontakte in Kreisen, die meine Mutter nicht so gerne sieht. Was sind das für Kreise? Ja, das sind so im Pennermilieu, Saufmilieu. Ja. Da denke ich, da finde ich dann, vielleicht habe ich hab auch keine Freunde. Mhm. Aber Sascha, da wirst du natürlich auch keine Freundin finden. Ja. Und die Gefahr besteht ja, dass du da noch mehr reingezwungen wirst, ne? Und also ich gebe offen und ehrlich zu, dadurch bin ich gefährdender Alkoholiker. Du bist gefährdet, Alkoholiker zu werden? Ich bin hochgradig gefährdet. Du bist hochgradig gefährdet. Hm. Jetzt kommen wir auf eine ganz ernste Ebene, ne? Ja. Eine ganz ernste Ebene. Aber ist okay, also wir müssen ja nicht... das siehst du für dich selbst so, dass du ganz... kurz vielleicht vor einer Sucht stehst, vor einer Alkoholsucht? Ich stehe kurz vor einer Alkoholsucht und kurz vor der Drogensucht. Ja. Was für Drogen? Ja, Haschisch. Jetzt fängt es mit Pillen an. Das ist ein Teufelskreis. Das zieht sich immer weiter runter. Und die Ursachen liegen halt darin, dass du einsam bist und frustriert und keine Frau, keine Freundin und nichts. Und ja. Sehr unzufrieden mit dir selbst bist. Richtig. Das ist ein Teufelskreis, in dem du jetzt hängst, ist klar. Das ist wirklich ein totaler Teufelskreis, ja. Irgendwas muss passieren, Sascha. Irgendwas musst du tun, dass der Teufelskreis aufgebrochen wird. Ja, nur alleine. Sonst gehst du völlig vor die Hunde und kannst dir den Traum, vielleicht irgendwann doch eine Beziehung zu finden, woran ich eigentlich fest glaube, dass es irgendwann, vielleicht dauert das noch eine Zeit, aber dass du jemanden finden wirst. Aber so findest du nie jemanden. Somit machst du dir den Weg, den du eigentlich einschlagen möchtest. Den machst du dir ganz kaputt. Ja, weißt du, Jürgen, ich habe einen Betreuer, einen gesetzlichen Vertreter, und der ist drauf und dran, will mich gezwungenermaßen geschlossen unterbringen. Warum? Ich kann dir sagen, ich bin nicht psychisch und nicht geistig behindert, aber mein Betreuer will mich auf partout geschlossen unterbringen. So, und jetzt ist der Lieberweise Punkt, am besten in der Forensik, wo ich nicht mehr rauskomme. So, pass auf, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es wirklich ganz ernst wird. Ja. Und da hört mein Sachverstand auch auf. Jetzt wird es ganz, ganz brenzlig. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin redest. Das ist jetzt ein Fachgespräch, was geführt werden muss. Ja, aber das dauert wohl etwas, weil da Dafür ist meine Psychologin da. Das können wir leider hier auf dem Sender nicht machen. Ich habe auch die Kompetenz dafür nicht. Aber dafür sind ja meine Fachleute im Hintergrund da. Mhm. Ja? Du legst jetzt auf und dann wirst du von Elke angerufen und ihr habt alle Ruhe und alle Zeit der Welt, das richtig zu besprechen. Ja, gut. Ja? Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe auch, dass es ein gutes Gespräch wird und dass wir, dass Elke dir ein bisschen helfen kann, vielleicht ein paar Tipps geben kann. Würde ich mich sehr freuen. Bin ich von überzeugt. Ich hoffe es sehr. Auf Wiederhören. Schöne Sendung und fein machst du das. Mach weiter. Dankeschön, so, ja? Sascha. Tschüss. Tschüss. Nikos. Hallo. Hallo, Domian. Ein griechischer Name. Richtig. Bist du Grieche? Aber ist der Name auch mit K geschrieben, ja, ne? Hier steht tatsächlich mit K. Das ist ja super. Ich kann es dir nicht zeigen, aber steht hier. Ist ja genial. Bist du Grieche? Nein, ich bin Deutscher. Mein Vater ist Grieche, obwohl er auch schon in Deutschland geboren wurde. Und die Griechen schreiben Nikos immer mit K? Ja, immer. Ach, ich hätte jetzt gedacht mit C. Weil die haben sogar auf dem Einwohnermeldeamt Scheiße gebaut, als ich meinen Personalausweis beantragt habe, haben die Nikos mit C geschrieben. Das ja, das ist diese Englischmanier, Nico und so, ne? Ja, das ist Verunglimpfung. Nikos mit K, so ist es. Schön. Ja, wie geht's dir? Gut. Ja. Und selbst? Danke auch. Ja. Also, pass auf. Bei mir ist es nicht ganz so tragisch, wir müssen jetzt mal etwas umspringen. Und zwar, ich gucke gerne zu, wenn mir ein Verkäufer oder eine Verkäuferin oder eine Bedienung ein gekauftes Produkt im Supermarkt oder im Kaufhaus einpackt. Nein. Ja, aber du, ich weiß schon, worauf du jetzt hinaus möchtest, soll kein Vorwurf sein, aber ich weiß, dass du das... Nein, ich will überhaupt gar nichts. Auf was will ich hinaus? Was meinst du? Du wirst mir sicherlich gleich die Frage stellen, ob mich das sexuell erregt. Nein, überhaupt nicht. Da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Jetzt. Also, ja, also erregt es dich denn sexuell? Nein. Nein. Aber siehst du, jetzt hast du es ja doch gefragt. Nikos, wie kurios. Du kaufst irgendwas. Du kaufst eine Flasche Spülmittel. Ja, klar. Und die Verkäufer, und du sagst, bitte packen Sie es ein als Geschenk. Nein, ich sage es ja nicht, denn es ist ja teilweise Service, ne? Mhm. Und ich bin eben der Mensch, der das nicht als Selbstverständlichkeit auffasst, sondern der sich dann sagt, ja, ist doch nett, dass sie das macht oder dass er das macht. Mhm. Und sag mir, das ist doch eine Dienstleistung, die für mich persönlich da praktisch verbracht wird, auch wenn ich dafür bezahlt habe. Ja, natürlich, ja. Habe. Das ist völlig egal. Ja. Das genieße ich eben. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Also kriegt man so eine Gänsehaut und guckt dazu und... Nee, kenne ich nicht so das Gefühl. Nee? Ich freue mich immer, wenn das schön eingepackt ist, aber eine Gänsehaut kriege ich dabei nicht. Schade. Also, ich frage da doch nochmal ketzerisch in die Richtung. Ist es wirklich egal, ob es eine Frau oder ein Mann einpackt? Es ist völlig egal. Völlig egal. Es geht wirklich nur egal, wie der Mensch gekleidet ist und angezogen ist. Der kann protestig sein, der kann wunderschön sein, es ist egal. Es geht, freundlich, muss er sagen. Ja, es geht um den Akt des Einpackens. Ja. Mhm. Ja. Oder, ja, das geht auch noch weiter. Oder wenn mich jemand bedient und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen oder sowas und rennt dann mit mir durch das ganze Geschäft, nur um mir zu zeigen, wo was ist. Ich gucke da einfach gerne zu. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon mal habe ich ein Geburtstagsgeschenk gekauft und das habe ich mir einpacken lassen und habe dann zugeguckt und dann sagte mir die Verkäuferin, kannst du mal bitte weggucken? Ich komme ja nämlich nicht zu Rande, wenn mir ständig jemand auf die Finger guckt. Ach so, weil du das genau beobachtest dann. Ja, klar. Gibt es denn besondere Arten und Formen des Einpackens, die du dann ganz toll findest? Also wenn das besonders schön mit Schleifen gemacht wird oder mit Verklebung oder weiß ich was. Natürlich. Denn also je länger, desto schöner. Dann steigt natürlich auch das Gefühl, sie gibt sich Mühe oder er gibt sich Mühe. Das ist völlig egal. Also es gehört dazu, Freundlichkeit, dass der Person, die dich bedient. Ja, ich bin ja auch freundlich. Also ich sag mal, ich bin nicht so ein Kunde, der hereinkommt, ey, pack mal ein. Mhm. Also ich finde, Freundlichkeit beruht auf Gegenseitigkeit. Natürlich. Und es gehört auch dazu, dass derjenige sich dann auch richtig Mühe macht und auch mit Freude dabei ist. Und das macht dir wieder Freude, das anzuschauen. Ja. Toll, toll und kurios. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, aber es macht einfach Spaß. Ja. Aber macht es dir auch selbst Spaß, einzupacken, jetzt zu Weihnachten Geschenke? Oder ist das was ganz anderes? Nee, das macht mir keinen Spaß. Also das ist für mich was völlig anderes. Das kann ich nicht genießen. Mhm. Dieser Genuss, der kommt einfach nur daher, dass ich mir sage, ja, er macht es oder sie macht es eben für mich. Mhm. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Tolle Sache, wirklich tolle Sache. Du bist ja erst 16 Jahre alt. Ja, ja. Wann hast du das mitbekommen an dir, dass dir das Spaß macht? In welchem Alter? Das war schon immer so. Das war ja immer schon. War immer so, also seitdem ich über ein Bewusstsein verfügt ist. Ja, toller Typ bist du, muss ich so sagen. Ja, ja. Wir haben übrigens schon mal telefoniert, Rechtsradikalismus, kannst du dich erinnern? Oktoberferien, Nikos, da hast du mich auch schon mal nach dem griechischen Namen. Ja, ich erinnere mich. Aber das können wir jetzt nicht vertiefen. Nein. Ich danke für deinen Anruf und lass dir viele schöne Sachen noch einpacken in deinem Leben. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für die Sendung. Danke, Nikos. Ein klasse Lob für dein Team. Ja. An den Roland ganz besonders, der mich immer wieder zurückgeholt hat, obwohl ich das ist ein toller Typ, ja. Aus der Leitung geflogen bin. Nikos, jetzt muss ich Schluss machen. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Dann, tschüss, mach's gut. In der Technik, Kerstin Klinger. Und morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche eine ganz schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.